yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Ursprünglich aus dem Scrambled Eggs entstammt. Es ist eine melancholische Ballade, die von einer beendeten Beziehung handelt. Es stammt von Paul McCartney. Die Grundmelodie fiel ihm nachts im Hause seiner Freundin, seiner Eltern, ein. Er fragte Personen aus der Musikindustrie und die Mitglieder seiner Band, ob ihnen die Grundmelodie von Yesterday bekannt ist. Da sie aber niemand erkannte, fuhr er mit der Komposition des Liedes weiter. Der Song wurde in 2 Vierteltakt geschrieben. Es besagt, dass das lyrische Ich ausgedrückt wird und sich in der Vergangenheit widerspiegelt. Der grobe Songtext wurde erst während der Tournee der Beatles und zwischen dem 14.01. und dem 4.02.1964 geschrieben. Durch den lyrischen Durchbruch gelang während einer Portugal-Reise ab den 27. Mai 1965. Titel steht nicht nur für das Gestern, sondern ist die Synonym für die Vergangenheit. Die Uraufführung von Yesterday, vorher Scrambled Eggs genannt, damaliger Arbeitstitel, wurde 1964 unter Begleitung von der Klaviermusik aufgeführt. Oh, I believe in yesterday, why she